1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Freunde, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, oder mailen domian@wdr.de. Und sofort beginnen wir mit Ute. Ute ist 53. Hallo Ute. Ja, hallo Domian. Ute, um was geht's? Es geht eigentlich darum, dass meine Schwiegermutter hier bei uns im Haus lebt, pflegebedürftig ist und man mir das aufs Auge gedrückt hat und ich das nicht mehr machen möchte. Mhm. Wie lange ist die Situation schon so? Also wohnen tut sie bei uns seit 1998. Das ist schon lange. Seitdem wohnt sie hier im Haus, ja. Ja. Und die Situation, krankheitsbedingt, ist entstanden letztes Jahr im Februar, da hatte sie einen Schlaganfall. Mhm. Ja, und seitdem ist die Situation eben halt so. Und wie schwer krank ist sie? Wie pflegebedürftig ist sie? Also es ist schon so, dass sie sich noch alleine waschen kann und auch alleine anziehen kann. Aber sie ist eben ja von der Motorik her stark eingeschränkt. Sie ist gehbehindert. Kann sie sprechen? Ja. Ja, ja, das kann sie. Mhm. Und sie ist eben auch ein sehr schwieriger Mensch. Ich muss dazu sagen, also mein Mann hat noch 4 Geschwister. Mhm. Also sie sind 5 Kinder, aber keiner will es machen. Mhm. In diesem Haus wohnst, ja, wohnst du, dein Mann, ja, die Schwiegermutter, auch der Schwiegervater auch noch? Nein, nein, nein, es gibt nur noch die Schwiegermutter. Ja, und Kinder von dir wohnen auch nicht im Haus? Nein, nein, unsere Kinder sind raus schon. Ja. Hm. Hm. Das heißt, das Verhältnis zu der Schwiegermutter war nie so innig und gut? Also zu ihr kann man kein inniges Verhältnis haben, das hat sie nicht einmal zu ihren Kindern. Mhm. Und es ist ganz einfach so, dass mein Mann, ja, ich kann das auch gar nicht beschreiben, ich weiß nicht einmal, warum er meint, dass sie hier bleiben muss. Er ist auch der Einzige, der gesagt hat, also sie kommt auf keinen Fall in eine Einrichtung. Mhm. Weil die Geschwister gesagt haben, letztendlich, ja, wenn du meinst, dann mach es. Mhm. Aber wenn Uwe sagt, sie kann nicht mehr, dann muss sie halt, hört sich blöd an, aber weg. Und die Zeit, bevor der Schlaganfall kam, also ja, von 1998 bis letztes Jahr Februar, ja, da war sie eine gesunde, ältere Dame. Ja. Wie hat sie sich da eingefügt bei euch? Also nach anfänglich vielen Kämpfen, eigentlich relativ gut, aber auch nur, weil sie irgendwann gemerkt hat, dass sie es mit mir nicht machen kann. Mhm. Mhm. Weil also sie ist schon ein Mensch, der, also ja, ich möchte nicht sagen Intrigen schmiedet, aber einen gegen den anderen ausspielt, die Menschen oft manipuliert. Ah ja. Und jetzt, was ist es, was dich jetzt am meisten stört oder was dich belastet oder was dir auf die Nerven geht? Was mir einfach auf die Nerven geht, ist, dass sie nicht ehrlich ist. Was mir auf die Nerven geht, ist ganz einfach die Tatsache, ich bin früher arbeiten gegangen, ich habe unsere Kinder erzogen, großgezogen, die sind zur Schule gegangen, die haben ihre Ausbildung gemacht, sind aus dem Haus gegangen. Mein Mann ist seit 4 Jahren nicht vor Ort. Ja, also wir führen seit 4 Jahren auch eine Wochenendehe. Mhm. Unsere Ehe ist nie so toll gewesen, dass man sagen kann, man hätte nicht daran arbeiten müssen. Mhm. Und er hat sich das in meinen Augen einfach leicht gemacht und ist gegangen, vor 4 Jahren schon. Und jetzt ist eben die Tatsache, dass seine Mutter pflegebedürftig ist, dass ich hier festsitze. Okay, wir waren aber bei der Frage, was dich am meisten auch stört an der Frau im Moment. An der Frau stört mich ganz... Ich lehne sie vom Gefühl her. Ich kann sie zum Beispiel, es fällt mir so schwer, sie anzufassen. Ja. Hm. Und das ist einfach ein ätzendes Gefühl. Und wie ist so die Stimmung zwischen euch beiden? Redet ihr viel miteinander? Wir reden auch miteinander, natürlich. Hm. Und es ist schon so, dass ich heute inzwischen so bin. Ja, sie stellt sich dann auch immer ganz leicht als Übermenschen dar und so weiter. Und ich weiß dann selber auch, wie sie ist. Und sie kriegt das von mir auch direkt und sofort gesagt. Mhm. Und kommt es oft zum Streit? Nein. Das nicht? Nein, das wagt sie auch nicht. Das Schlimme ist ja, dass ich weiß. Ich weiß, es geht mir auch nicht gut mit der Situation. Ich weiß ja, dass sie weiß, dass sie von mir abhängig ist. Mhm. Und ich glaube, ich könnte da sonst was veranstalten. Ja. sie würde nie ein schlechtes Wort über mich verlieren, weil sie genau weiß, dass das, was sie jetzt hat, alles an mir hängt. Also sie würde, sie ist freundlich aus Kalkül, kann man ja, das so ja, sagen? Ja, natürlich, klar. Ja. Berechnen, natürlich. Es ist nicht von Herzen freundlich? Nein, überhaupt nicht, das kann sie gar nicht sein. Profitiert ihr finanziell von der Frau? Nein. Überhaupt nicht, nein. Ich meine, gut, sie bewohnt ja eine Wohnung bei uns im Haus, das ist ja unser Haus. Dafür zahlt sie auch Miete, natürlich. Aber das ist auch schon alles. Also hat sie eine hohe Rente? Nein. Also sie hat eine eher kleine Rente. Also, das heißt im Klartext, du fühlst dich in der Situation nicht wohl? Nein, überhaupt nicht. Dir ist es, kann man so weit gehen zu sagen, dir ist es zuwider? Ach, zuwider weiß ich nicht. Also zuwider direkt, also dass ich zum Ekel habe oder so, nein. Nein, aber es ist dir lästig. Ja. Du möchtest einfach... Also, ich würde mich gerne in den Zug setzen, ich würde meine Freundin gerne besuchen, ich würde mich gerne in den Zug setzen und unsere Tochter besuchen. Das alles geht nicht? Nein, das geht nicht, nein. Wie stark beansprucht sie dich denn? Wie stark braucht sie dich so am Tage? Ja, also täglich und dadurch, dass sie hier im Haus wohnt, ist es natürlich so, dass ich 3, 4, 5 Mal am Tag bei ihr bin. Und ich bekoche sie ja auch und putze bei ihr und ich gehe für sie einkaufen. Ja. Und ja, alles, was so an schriftlichen Dingen anfällt, finanzielle Dinge. Aber Gott sei Dank kann sie kann sich noch anziehen, sie kann sich noch waschen, sie kann alleine zur Toilette gehen. Das geht alles noch. Ja. Also solange sie, also sagen wir mal so, jetzt nicht krank ist im Sinne, dass jetzt noch irgendwie eine Zweiterkrankung dazukommt, jetzt irgendwie eine Grippe oder sonst irgendwas, dann schafft sie das schon noch. So, nun ist das natürlich eine schwierige Situation. Das ist eine alte Frau, die dir nie am Herzen lag und umgekehrt wahrscheinlich wohl auch nicht, so wie du es gerade beschrieben hast. Ihre Kinder liegen ja auch nicht am Herzen. Es geht ja einzig und alleine um sie selber. So, nun ist sie alt und krank und im Prinzip möchtest du sie aus dem Haus haben. Ja, das weiß mein Mann auch. Aber dein Mann setzt sich mit dir nicht darüber auseinander. Nein, das Gespräch erstickt er auch im Keim. Glaubst du, dass er ein schlechtes Gewissen hätte, die Mutter in ein Heim zu geben? Ja, das glaube ich. Aber ich habe auch versucht, mit ihm darüber zu reden. Und es ist ganz einfach so, dass die Geschwister zum Beispiel von ihm sagen, die haben wirklich keine schöne Kindheit gehabt. Und sie sitzt jetzt ganz einfach da und sagt, naja, es ist schon traurig, ich habe so viele Kinder und keiner will mich wirklich. Und da habe ich ja auch gesagt, dass jemand darüber nachdenken muss, warum das so ist. Mein Mann ist der Einzige, der sagt, sie muss bleiben. Nimmt dein Mann dich ernst in deinen Gefühlen, dass du sie nicht da haben möchtest? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ihm auch ein Stück weit egal. Er ist ja nicht viel da. Nein, erstmal ist er nicht viel da. Das heißt, es bleibt alles an dir hängen? Ja. Erstmal ist er nicht viel da und zum anderen denke ich mal, solange das für ihn so ist, dass das gewährleistet ist, dass sie hier bleiben kann. Ja, du wirkst du ja relativ resolut. Warum das haust, bin ich eigentlich auch. Ja, warum haust du dann nicht ein bisschen mehr auf den Tisch bei deinem Mann? Das tue ich ja und das allergrößte Problem, das wir haben und ich denke mal, das ist das, was ihn jetzt vielleicht zum Umdenken bewegen wird. Wir haben einen Urlaub geplant und dieser Urlaub droht den Bach runterzugehen, weil er gesagt hat, naja gut, dann muss sie halt in die Kurzzeitpflege, weil es will ja kein anderer machen. Und nun, ausgerechnet heute ist der Tag gewesen, ich habe 16 Einrichtungen wirklich angerufen und einfach eine Kurzzeitpflege, so einfach ist das nicht. Die nehmen die alten Leute wirklich nur, wenn ein Platz frei ist und wenn der nicht gleich wieder durch irgendeinen anderen besetzt wird. Das heißt, der Urlaub ist gefährdet? Natürlich. Oder gar geplatzt schon? Geplatzt noch nicht, nein. Aber er droht zu platzen. Also im Prinzip ist es natürlich auch für jeden älteren Menschen besser und schöner in einem hoffentlich ordentlichen Heim zu sein, als denn in einem häuslichen Umfeld, wo der alte Mensch nicht gewollt wird. Und für dich ist es besser, halt dich von dieser Situation zu befreien, weil du es auch so nicht willst. Nein, ich will es auch nicht so, vor allen Dingen, weil ich selber zu Hause auch viel erlebt habe. Ich bin 16 als ich von zu Hause raus bin. Ich habe bis vor zwei Jahren habe ich eine Therapie gemacht, weil ich derartige Panikattacken hatte. Und ich möchte ganz einfach nicht in diese Situation zurück. Zumal die Situation sich mit der alten Frau ja auch durchaus dramatisieren könnte, dass sie noch pflegebedürftiger wird. Natürlich, ja? Klar. Ja, aber Ute, wie stellst du dir das vor? Dein Mann ignoriert dich in deinem Wunsch. Wie soll es weitergehen? Also, wie es weitergehen soll, es ist ganz einfach so, dass mir letztendlich nichts anderes bleibt, als die Segel zu streichen und wirklich zu sagen, ich mache es nicht mehr. Und das ist eben das, was ich nicht übers Herz bringe. Nee, das kann man ja auch nicht. Das muss man ja auch regeln. Du kannst ja nicht die Frau da in deinem Haus wohnen lassen und sich verkommen lassen. Nein, das würde ich auch nie tun. Nein, das geht nicht. Das weiß er. Nein, das heißt, weiß mein Mann. Das heißt, dann musst du mit deinem Mann auf Biegen und Brechen, musst du ihn zwingen, dass eine Lösung gefunden wird. Ja, ja, das habe ich auch versucht. Und ich hatte ihn ja im letzten Jahr schon einmal so weit, dass er gesagt hat, okay, wir gucken uns ein paar Einrichtungen an, wir gehen dahin. Ja. Das Ganze war also eine ziemlich halbherzige Geschichte, auch von seiner Seite. Und er ist dann auch mit mir in mehreren Einrichtungen gewesen. Ja. Und wir haben dann auch diese ganzen Antragsformulare und so weiter und so fort mit nach Hause genommen. Ja. Was sagt sie denn? Das ist so, Sie? Ja, was sagt sie? Will sie denn gehen? Nein, sie will nicht gehen. Obwohl sie weiß, dass du sie nicht willst? Ja, ich habe ihr das gesagt. Du hast es ihr offen ins Gesicht gesagt? Ich habe ihr ganz klar gesagt, also weil da sind auch ein paar Dinge vorgefallen, die mir also persönlich so nicht gepasst haben. Mhm. Und das habe ich auch gesagt und habe ihr auch ganz klar gesagt, ich meine, das mag hart für sie gewesen sein, aber auch das ist irgendwie so an ihr abgeprallt. Ich habe einfach zu ihr gesagt, also du, hör mal zu, das, was du da geleistet hast, das geht so nicht. Und bedenke bitte, du bist nicht meine Mutter, denn das, was ich für dich tue, würde ich nicht einmal für meine Mutter tun. Würdest du es nicht für deine Mutter tun? Nein. Das heißt, du hast auch keine gute Erfahrung mit deiner Mutter gemacht? Nein. Verstehe. Ute, es gibt ja nur die Möglichkeit, dass du dich mit deinem Mann einigst. Ja, natürlich. Nur die Möglichkeit gibt es. Du kannst nicht, wie gesagt, das willst du ja nicht, die Frau da verkommen lassen, verwahrlosen lassen. Das heißt, ihr müsst einen Konsens finden. Natürlich, aber das ist eben, das endet letztendlich, es gibt ja diese Gespräche, und es endet letztendlich darin, dass mein Mann dann laut wird und zu mir sagt, hör mal zu, wenn du das meinst, dann gehe ich morgen rüber und sage ihr, dass du es nicht mehr willst und dass sie darum in ein Heim muss. Ja gut, das weiß sie doch sowieso. Ja, natürlich weiß sie das. Ja, dann soll das machen, soll rübergehen. Wenn er das denn mal täte. Also, ich weiß es nicht, Ute. Es geht nur, indem ja eine Entscheidung fällt. Sonst gehst du. So weit war ich auch schon. Das hat meine Freundin natürlich. Weil spätestens dann muss etwas unternommen werden. Natürlich. Und ich weiß, man kann so eine Aufgabe nicht, vor allen Dingen, wenn sie noch pflegebedürftiger wird, kann man nicht mit Widerwillen oder mit halbem Herzen oder mit gar keinem Herzen machen. Das Nein. kann man nicht machen. Das weiß ich. Das auch. Ist für dich schlecht und das ist für die Frau schlecht. Ich habe auch mit meiner großen Tochter darüber gesprochen und die hat von Anfang an gesagt, Mama, lass die Finger davon, du weißt, wie sie ist und das geht nicht gut. Und so, wir finden jetzt hier keine andere Lösung, Ute, als dass Nein, du mit deinem Mann reden musst. Ich möchte dich dazu nochmal ermutigen, das nochmal massiv anzugehen. Das werde ich auch tun. Das musst du wirklich machen. Also mit aller Konsequenz, dass er es kapiert, wie ernst du es meinst. Ja. Wie ernst du es meinst. Ja. Ja. Das werde ich auch tun. Was anderes bleibt mir nicht. Alles Gute wünsche ich dir dabei. Ich danke dir. Sehr gerne, Ute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und die E-Mail domian@rde. Hier ist Gisela. Gisela ist 60. Guten Morgen, Gisela. Ja, guten Morgen, Domian. Gisela, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe da ein Problem seit 5 Jahren. Ich bin von einem Taxi angefahren worden. Mhm. Und ich habe seitdem eine sehr starke Inkontinenz. Und auch so weiter Schmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Inkontinenz bezogen auf den Stuhlgang oder auf den Urin oder beides? Ja, auf den Urin. Auf den Urin, ja. Und ich bin aufs Steißbein und aufs Schambein gefallen bei dem Fahrradunfall. Mhm. Was ist da genau passiert? Vielleicht magst du mal kurz den Unfall beschreiben. Ja, ich bin abends, wollte nach Hause fahren und da ist ein Taxi vor mir hergefahren. Und ich war hinter dem Taxi, auf einmal stoppte das Taxi und fuhr auf einmal rückwärts. Mhm. Hat mich dann umgefahren. Also ich bin nicht umgefahren, sondern ich bin auf den Rahmen gefahren vor dem Fahrrad. Mhm. Und dann wollte die Taxifahrerin wegfahren. Dann habe ich noch hinten auf den Kofferraum draufgehauen. Machte so das Fenster runter und sagte, ja, was ist denn? Ich sage, ja, sie haben mich gerade angefahren. Ich habe vorher gestanden, schon am Zittern. Und oder sagt sie nur, oh, Entschuldigung, ich habe sie nicht gesehen. Ja. Ja, und dann wollte sie wegfahren und hat sie mir noch eine Karte gereicht und sagte, wenn was ist, können Sie mich ja anrufen. Aha. Keine Polizei? Nee, die ist einfach weggefahren. Hast du denn dann die Polizei benachrichtigt? Ja, ich bin dann nach Hause gegangen, weil das Fahrrad war ja kaputt. Und dann wollte ich mich zu Hause hinsetzen, ja, und dann durchfuhr mich dann so ein Schmerz, dass ich praktisch saß und schon wieder stand. Und dann habe ich die Taxifahrerin angerufen, habe ich ihr gesagt, dass ich solche Schmerzen hätte und dass ich dann am nächsten Morgen wohl zum Arzt gehen müsste. Mhm. Ja, und dann hat mein Mann das dann gemerkt, was mit mir los ist. Und dann sagt er, was hast du denn? Ja, ich bin gerade mal vom Taxi angefahren worden. Ja, hast du denn Polizei gerufen? Ich sage, nee, die ist ja einfach weggefahren. Mhm. Ja, und dann gehen wir dann zur Polizei erst. Ja. Und dann haben wir eine Anzeige erstattet. Ja. Und dann hat der gesagt, so, und jetzt ab sofort ins Krankenhaus zur Untersuchung. Und was haben die da rausbekommen? Ja, und dann bin ich geröntgt worden. Der konnte aber kein Steißbein oder irgendwas so feststellen. Hm. Kein Steißbeinbruch oder so. Ja, und dann nach 3 Tagen merke ich dann auf einmal, dass ich, als ich stand mit meiner Tochter im Bahnhof und auf einmal ging mir das Wasser so ab. Hm. Ja, und seitdem habe ich jetzt... Und seitdem ist das so? 3 OPs hinter mir. Ach. Die haben alle nicht geholfen. Was haben die denn operiert? Ja, die haben mir dann Bänder eingesetzt und ein Netz und was weiß ich nicht alles. Hängt das denn mit diesem Unfall zusammen? Ja, ich war jetzt in Essen gewesen, in einer Spezialklinik, da haben sie ein Gutachten gemacht, weil das ist ja jetzt schon seit 5 Jahren, ich bin ja schon bei Gericht. Mhm. Weil der Rechtsanwalt von der Gegenseite, der kennt das nicht an. Ach so. Aber deine Ärzte und du, ihr glaubt schon, dass das eine Folgeerscheinung dieses Unfalls ist, dass da irgendwas verletzt wurde? Ja, der Professor, der zu mir beim letzten Gutachten gesagt, das ist eine Folgeerscheinung von einem Unfall. Mhm. Und es geht dir nach wie vor schlecht? Ja, natürlich. Ich habe mich jetzt von allen abgekapselt. Ich gehe kaum noch raus. Ich gehe nur noch eben kurz mit meinem Mann fahren, eben mit dem Auto zum Einkaufen. Ja, das heißt, die Operationen haben überhaupt nichts genutzt? Nein. Und jetzt sind da Folgeerscheinungen wieder aufgetreten, jetzt muss ich wieder ins Krankenhaus. Jetzt wollen wir irgendwie das noch was richten, weil ich jetzt auch Blutungen dabei habe. Das heißt, du musst immer, wenn du ausgehst, mit einer Windel gehen? Oder wie machst du das? Ich habe immer nur Einlagen drin. Ja. Anders geht's ja gar nicht. Das liegt jetzt seit so vielen Jahren vor Gericht. Ja, seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Erst war es beim Amtsgericht und jetzt ist es zum Landgericht gegangen. Mhm. Und da habe ich aber noch keinen Termin. Ja, und deine Hoffnung ist, dass du Recht bekommst und dass du auch Schmerzensgeld bekommst? Ja, daraufhin läuft es ja hinaus. Das sollte dann so sein, ja. Mhm. Aber das sei dir natürlich gegönnt, wirklich so viel wie irgend möglich. Aber noch wichtiger wäre ja, dass das mit der Blase wieder funktioniert. Nee, das hat mir letzte Woche der Doktor gesagt, das haut nicht wieder hin, das bleibt jetzt so. Das bleibt jetzt so. Also er kann mir keine Hoffnung mehr machen, auch bei dem nächsten Eingriff nicht. Und du warst ja da in einer richtigen, guten Spezialklinik. In mehreren. Mehreren. Und hast auch Vertrauen zu den Ärzten gehabt, die sich da behandelt haben. Ja, die haben mir aber vorher alle gesagt, dass, also ich bräuchte mir keine große Hoffnung zu machen, versuchen könnten sie es. Mhm. Aber große Hoffnung brauchte ich mir nicht zu machen. Hat dir denn ein Arzt das mal erklärt, was da genau bei dem Sturz passiert ist, dass die Blase so in dieser Art verletzt wurde? Oder der Muskel? Ich hatte ja jetzt eine ganz große Untersuchung in einer ganz großen Klinik mit einem ganz bekannten Professor. Der musste ja ein Gutachten erstellen. Hm. Weil das erste Gutachten ist nicht anerkannt worden. Hm. Dann haben wir ein zweites Gutachten machen lassen. Hm. Und da hat er gesagt, organisch bin ich gesund, da müssten wohl irgendwelche Nerven eingeklemmt sein und das wäre nicht zu beheben. Aber wenn du organisch gesund bist, wieso, was hat man denn da operiert? Ja, man hat versucht, die Blase anzuheben mit diesen Bändern. Erst war es ein Netz, dann war es ein Band, aber es hat alles nichts geholfen. Jetzt sage ich mal etwas... Ich weiß nicht, ob das angemessen ist, aber ich frage dich mal, wurde schon mal darüber nachgedacht, dass das aufgrund des Schocks ausgelöst wurde? Ja, das hat man mir bestätigt. Ach so. Ja, das Schlimmste ist ja, wenn ich ein Taxi sehe, dann kriege ich schon Schüttelfrost. Das heißt, vielleicht könnte man dieses Problem ja psychologisch lösen. Über einen Therapeuten. Das hat man mir noch nicht geraten. Na, ich spekuliere gerade mal so ein wenig. Wenn du sagst, organisch ist es in Ordnung. Organisch hat man noch versucht, da was zu machen, aber mehr kann man da nicht machen. Ja. Das heißt, im Prinzip ist die Blase und die Blasenfunktionen in Ordnung, aber dennoch leidest du unter Inkontinenz. Ja. So, dann müsste man ja eigentlich, würde ich jetzt so nach, nach gesundem Menschenverstand sagen, müsste man einen anderen Weg versuchen zu gehen. Nämlich, du hast einen Schock erlitten, du hast Angst gehabt, du hast heute noch Angst, wenn du ein Taxi siehst. Ja. Also müsste sich ein guter Psychologe mit dir beschäftigen. Ja, die Rechtsanwältin hat jetzt von meinem Arzt ein posttraumatisches Attest angefordert. Mhm. Und das hat er jetzt auch bestätigt. Und ich wundere mich, dass kein Arzt dich bisher da in dieser Richtung beraten hat. Das wundert mich. Habe ich mich auch schon drüber gewundert. Also, posttraumatisch ist natürlich ein gutes Stichwort. Meine Psychologin wird dich jetzt in dieser Richtung beraten. Ich finde, man sollte das versuchen. Du hast ja schon so viel mitgemacht. Dann kannst du das auch, das tut nicht weh, dich mit einem Psychologen beschäftigen, der sich mit Traumapatienten gut auskennt. Ja, mit Psychologen kenne ich mich auch schon gut genug aus. Bitte? Ich sage, mit Psychologen kenne ich mich auch schon genug aus, aber... Ja, aber offensichtlich... Nicht mit diesem Thema. Nicht mit diesem Thema, ganz genau. Mhm. Wie ist das denn überhaupt so in dem... Das schränkt doch deinen Alltag sicher sehr ein, oder? Ja, natürlich. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Deswegen, ich gucke ja jeden Abend die Sendung. Mhm. Und bis dass ich mal einschlafe, ist es so 3-4 Uhr. Und warum kannst du nicht schlafen? Ich kann nicht einfach. Ich bin so fix und fertig. Mhm. Seelisch? Ja. Mhm. Weil ich habe keine Freunde mehr. Mhm. Deshalb? Ne? Ja. Ich kann mit meinem Mann nicht mehr schlafen. Ich kann gar nichts mehr, ne? Mhm. Warum hast du deshalb keine Freunde mehr? Ja, weil ich mich von denen jetzt zurückgezogen habe. Und warum hast du dich von denen zurückgezogen? Ja, weil ich Angst habe, dass sie irgendwie was riechen oder... Ich verstehe. Aus Scham auch, aus Vorsicht. Ja, natürlich. Ich verstehe. Das würde vielen von uns so gehen. Ich hatte vorher so ein schönes Leben mit meinem Mann. Ich hatte wirklich ein ganz tolles Leben. Wir waren im Urlaub, wir haben alles gemacht. Mhm. Und seit diesem Unfall ist auf einmal schlagartig alles weg. So, Gisela, diese eine Möglichkeit, die wollen wir jetzt nochmal genauer beleuchten im Hintergrund. Meine Psychologin ruft dich an. Ich finde, du solltest auf jeden Fall zu einem Traumatherapeuten gehen. Das wird aber Sabine dir gleich noch genau erklären. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön. Und es wäre schön, wenn was Gutes dabei rauskäme, und ich wünsche dir sehr viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Sehr gerne, Gisela. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, morgen haben wir Themennacht und morgen heißt unser Thema Gehirn. Ich möchte gerne mit euch über das wichtigste Organ des Menschen sprechen, über das Gehirn. Ich möchte mit euch reden über Gehirnverletzungen, Gehirnerkrankungen, über vielleicht auch herausragende Fähigkeiten des Gehirns, über herausragende Fähigkeiten eures Gehirns. Vielleicht habt ihr eine extrem hohe Begabung. Vielleicht seid ihr extrem intelligent und könnt Sachen, die so wir Normalos gar nicht können. Vielleicht habt ihr aber auch eine mediale Begabung, die auch weit über das Normale hinausgeht. Und ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die schon mal im Koma gelegen haben und dabei etwas Besonderes erlebt haben, die vielleicht ein Nahtoderlebnis hatten oder die sonst irgendetwas für sie so nicht Begreifbares in diesem Koma erlebt oder gesehen haben. Das Thema heißt morgen Gehirn. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann über domian@rde oder ihr könnt natürlich sehr gerne morgen auch ab 0 Uhr schon anrufen. Da sind ja die Leitungen geschaltet und gerne auch während der Sendung. So, 1.25 Uhr und jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute. Und hier ist Yvonne. Yvonne ist 34. Guten Morgen, Yvonne. Hallo, Domian. Yvonne, um was geht's? Um meine Mama. Was ist los? Ja, was ist los? Also ich habe seit etwa einem Jahr keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Ich habe... Obwohl du vorher viel Kontakt hattest? Ja, meine Mutter war für mich so eigentlich immer sowas wie eine beste Freundin. Ach, und warum dann kein Kontakt mehr? Ich habe mich entschieden, den Kontakt abzubrechen, weil ich mich... Ja, ich fühle mich benutzt und belogen von meiner Mutter. Erklär mal, was ist passiert? Okay, also meine Mutter hat mich, also erstmal, meine Mutter ist von ihrem Vater missbraucht worden, bis sie etwa 17 war. Mhm. Mit 18 hat sie mich bekommen. Mhm. dann war das halt so, dass meine Mutter viel arbeiten musste und alle 14 Tage war ich bei meinen Großeltern. Aber du bist, wenn ich kurz unterbrechen darf, du bist kein Inzestkind. Ich hoffe nicht. Also wissen tue ich es nicht, aber das hat sie ich frage da auch nicht genau nach. Ja, ja. Ich glaube, das muss ich dann auch nicht unbedingt wissen. Mhm. Ich lebe halt und das ist auch gut so. Mhm. So, du kamst mit 18 dann auf die Welt. Hallo? Ja, ja? Als meine Mama 18 war, kam ich dann und die ersten Jahre bei meinen Großeltern gelebt und auch alle 14 Tage nach bin ich dann bei meinen Großeltern gewesen, weil meine Mutter arbeiten war. Mhm. Und meine Erinnerung fängt mit 4 an, dass mein Großvater angefangen hat, übergriffig zu werden und mich missbraucht hat, bis ich halt 14 Jahre alt war. Mhm. Also der gleiche Mann, derselbe Mann, der deine Mutter genau missbraucht hat. Mhm. Richtig. Bis zum 14. Lebensjahr. Ja. Und das hat deine Mutter nicht mitbekommen? Sie sagt, dass sie das verdrängt hat. Als ich ihr das gesagt habe, als ich 14 war, hat sie gesagt, dass sie sich gar nicht mehr erinnern konnte dran, so ganz lapidar. Obwohl sie ja das Martyrium selbst mitgemacht hat. Richtig. Mhm. Dennoch ist es dann hinterher zu einem sehr engen Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter gekommen. Ja, wir haben das letztendlich dann totgeschwiegen. So, also es wurde darüber nicht mehr geredet. Und bis ich dann so etwa 20 war, wo es dann anfing, dass ich dann halt auffällig wurde. Also ich habe angefangen, mich zu schneiden. Also es wurde halt eine Borderline-Diagnose gestellt, als ich 20 war. Aber auch da hat meine Mutter mich nicht mehr unterstützt. Also für sie gibt es keine psychischen Krankheiten. Für die muss man arbeiten gehen, ein Kind haben, halt Struktur im Leben und dann funktioniert auch alles. Aber ihr wart beste Freundin, hast du gerade gesagt. Ja, ich habe meiner Mutter das abgekauft, dass sie keine Ahnung von nichts hatte. Ja. Ich habe immer wieder gesagt, sie hat ja auch eine schwere Kindheit gehabt und das war ja so schlecht und das war ja so schlecht und ich habe das einfach so getragen und gesagt. Der Täter ist nie angezeigt worden? Doch. Doch. Ja, ich war 22 Jahre alt, da habe ich ihn dann angezeigt. Und was ist aus dieser Anzeige geworden? Er hat für 10 Jahre Missbrauch, hat er 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Hat deine Mutter dann vor Gericht auch gegen ihn ausgesagt? Nein. Nein. Meine Mutter hat gesagt, sie will damit nichts zu tun haben. Sie hätte für mich nicht ausgesagt, weil ihre Familie ihr wichtiger war als ich, als dass mir geglaubt wird vor Gericht. So, jetzt hake ich nochmal nach. Mich macht diese Formulierung so irritiert mich so, wenn du sagst, mit der besten Freundin. Das alles ist passiert und du sagst zu mir, bis vor einem Jahr war meine Mutter meine beste Freundin? Bis vor einem Jahr war sie nicht unbedingt meine beste Freundin. Also ich war mit ihr ja bis vor einem Jahr habe ich noch mit ihr gut, also kam ich klar, wir waren zu Feierlichkeiten da und so dieses freundschaftliche Verhältnis ist mit ungefähr 20 kaputt gegangen. Was ist denn jetzt genau vor einem Jahr passiert? Vor einem Jahr ist passiert, dass, ich bin seit 6,5 Jahren mit einer Frau verheiratet und das passt ihr nicht. Mhm. Und ich habe mich entschieden, nach Hamburg zu gehen, 400 Kilometer weit weg von Essen. Und meine Mutter hat gesagt, wenn ich bei dieser Frau bleibe, sie mag sie einfach nicht, dann möchte sie nicht unbedingt mehr was mit mir zu tun haben. Sie wird mich gar nicht mehr unterstützen und sie wird auch unterbinden, dass ich Kontakt zu meinem 17-jährigen Bruder habe. Liegt es daran, dass dein Partner eine Partnerin ist oder hat sie etwas gegen den Menschen an sich? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das sagt sie mir auch nicht wirklich. Aber du musst doch dich erinnern können, wie sie darauf reagiert hat, als du gesagt hast, ich bin mit einer Frau zusammen. Da hat sie gesagt, dass ihr das egal ist, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Hauptsache, ich bin glücklich, aber nach außen hin, also sie hat das nie wirklich gezeigt. Also meine Partnerin, die mochte sie nicht wirklich. Ich will dir mal sagen, nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, ist es doch eigentlich sehr gut, dass du gar keinen Kontakt mehr mit deiner Mutter hast, nach all dem, was passiert ist. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie tut es trotzdem weh, weil es irgendwie meine Mutter. Mhm. Man hat nur eine. Aber deine Mutter hat dich damals nicht geschützt, als du Kind warst. Richtig, die hat deine mich Mutter, nie geschützt. Nein, deine Mutter hat später sich seltsam rausgeredet, als es dann bekannt wurde, und sie hat nicht einmal vor Gericht auf deiner Seite gestanden. Richtig. Und dann lehnt sie sich noch gegen deine Partnerin auf. Also das ist ja alles schon ziemlich hart. Ja, sie weiß, dass meine Partnerin mir gut tut und irgendwie möchte meine Mutter nicht, dass es mir wirklich gut geht. Ich habe mal eine Frage zu der Vergangenheit. Der Großvater hat das gemacht bis zu deinem 14. Lebensjahr. Ja. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal dann deiner Mutter davon erzählt hast? Da war ich 14. Ach, du hast es dann mit 14 erzählt? Mhm. Ja. Mhm. Ja, also vielleicht kann man es wirklich irgendwie so erklären, dass sie selbst ein schweres Missbrauchsopfer ist und dadurch, ich sag mal so, die normalen Sensorien nicht funktionieren, die man als normale Mutter, als normaler Vater hätte. Ja. Aber ich will sie trotzdem nicht dann damit so entschuldigen. Spätestens bei der Gerichtsverhandlung hätte sie eigentlich auf deiner Seite stehen müssen. Richtig. Spätestens da. Das ist das, was so wehtut. Mhm. Mhm. Und jetzt ist ganz Sendepause, gar nichts passiert. Kein Anruf, keine Mail, gar nichts. Das Einzige, was passiert, ist so, hallo, wie geht's, aber Facebook, hallo, wie geht's dir? Was machst du? Das interessiert sie eigentlich auch gar nicht wirklich, weil ich mache eine Ausbildung im Moment. Mhm. Da fragt sie nicht nach. Und dann schreibt sie HDL, sie sagt noch nicht mal irgendwie, hab dich lieb oder so, sie schreibt HDL. Ach so, solche albernen Abkürzungen. Genau, und zu meinem Geburtstag, ich hatte vor 4 Tagen Geburtstag, hat sie noch nicht mal angerufen. Das hat sie nicht interessiert, da war ich ihr noch nicht mal einen Anruf wert. Das ist bitter. Das tut mir leid für dich, Yvonne. Und ich kann auch verstehen, dass dir das so nahe geht. Aber wahrscheinlich gibt es da gar keine Möglichkeit, im Moment das hinzubiegen. Mm-mm. Sei froh, dass du deine Partnerin hast und dass die Partnerin dir gut tut. Dass du ein Lebenskonzept hast, du machst eine Ausbildung, also du bist ja da gut im Leben jetzt in Hamburg. Ja, ich stehe im Leben und ich habe auch wieder Lust zu leben, was ich sehr, sehr lange nicht hatte. Also bis vor 2 Jahren, da war das wirklich kritisch, da bin ich einige Mal im Krankenhaus gelandet. Ja. Aber jetzt, ich stehe im Leben und ich liebe gerne und ich liebe meine Partnerin über alles. Vielleicht solltest du ganz einfach eben auch die Mutter als Teil deiner Vergangenheit erstmal verabschieden. Was vielleicht denn, wie alt ist deine Mutter? Die ist von 60. Ja. Die ist ja noch nicht so alt, genau. Wer weiß, vielleicht ergeben sich doch in ein paar Jahren nochmal andere Umstände, dass sie auch etwas mehr zu Bewusstsein kommt, was alles passiert ist. Möglich. Ich glaube, du kannst von deiner Seite nichts machen. Nee, ich kann nichts machen. Ich kann nur eventuell warten, dass ihr was in den Kopf kommt und ihr was an mir liegt und irgendwann mal mit der Wahrheit rausrückt, was passiert ist. Aber bis dahin kann man nichts tun. Nee. Das tut mir sehr leid, Yvonne, aber lass es uns positiv sehen. Du hast ein neues Leben, du hast eine Freundin, du bist in einer neuen Stadt, das ist alles gut. Guck nach vorne und guck nicht nach hinten. Nach vorne ist wichtiger zu schauen. Vor allen Dingen in die Gegenwart. Auch. Ja, genau. Yvonne, in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen und deiner Lebensgefährtin alles Gute, euch beiden. Ja. Alles klar, vielen Dank. Yvonne, mach's gut, ciao. Mach's gut, tschüss. Ciao. Hier ist Nadine. Nadine ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Nadine, was ist dein Thema? Und zwar, mein Vater ist am 26. Januar verstorben und ich komme einfach nicht weiter. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es bricht alles im Moment zusammen. Ist dein Vater plötzlich verstorben? Nein, ich habe im November letzten Jahres erfahren, dass er Krebs hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das vorher schon wusste. Ja. Mir wurde auch die ganze Zeit immer gesagt, im Krankenhaus, auch von seiner neuen Lebensgefährtin, es wird wieder, er bekommt Chemo. Ich habe irgendwie gemerkt, dass da irgendwas anderes ist. Da war ja gar nicht mehr so eine große Spanne, wenn du es im November erst erfahren hast und er im Januar gestorben ist. Ja. War ja nicht viel Zeit mehr. Genau, ich war auch jedes Wochenende da. In der Woche habe ich es leider alleine nicht geschafft. Wohnst du ein bisschen weiter weg? Nein, und zwar, ich bin eh schon psychisch sehr labil. Mhm. Bin auch seit der Kindheit schon immer in Therapie gewesen. Mhm. Bei mir ist auch Borderline festgestellt worden und der letzte Therapeut meinte irgendwas wegen Broken Home. Was ist das? Ich weiß es nicht. Mhm. Da versuche ich gerade mit meiner neuen Therapeutin Klarheit zu schaffen, was das genau ist. Mhm. Und ja. Also das macht das Ganze natürlich noch schwieriger, wenn du selbst in labiler Situation lebst. Genau. Und dann den Tod des Vaters erfährst. Bist du Einzelkind? Ja. Ja. Wie war das Verhältnis denn zu deinem Vater? Also nach meiner Meinung eigentlich sehr gut. Wir hatten natürlich Meinungsverschiedenheiten. Ja. Das passiert in den besten Familien. Ja. Und also er war eigentlich immer für mich da. Mhm. Nur wie ich jetzt am Ende rausgefunden habe, wusste meine Stiefmutter nichts davon, dass er öfters sich mit mir getroffen hat. Mhm. Wie lange war er denn mit der Frau schon zusammen? Der war auf jeden Fall bis zum 4. Lebensjahr mit meiner Mutter verheiratet. Also bis zu deinem 4. Lebensjahr? Genau. Mhm. Und ich meine, die waren jetzt schon fast 22, 23 Ach, Jahre. So lange? Aber du bist dann bei deiner Mutter aufgewachsen? Genau, bei meiner Mutter und meiner Oma. Ah ja, und hast den Vater dann ab und zu gesehen? Ja, zuerst in der Kindheit immer jedes zweite Wochenende, wie das nun mal so ist. Und hattest du kein gutes Verhältnis entwickelt zu der Stiefmutter? Nein, das Problem war, die war nie da, wenn ich zu Besuch kam. Nie. Och, in all den Jahren nicht? Nein. In all den Jahren ist die immer weggegangen, wenn du kamst? Ja. Das ist ja heftig. Ich habe meinen Papa immer wieder gefragt, warum sie weggeht. Und er sagte nur zu mir, ich weiß nicht, ob er mich schützen wollte, sie hat viel zu tun. Wie lange warst du denn dann bei deinem Papa? Das war halt jedes zweite Wochenende, mal über Nacht und mal nur einen Tag. Ja, aber immerhin über Nacht. Wo ist die Frau denn dann über Nacht immer geblieben? In ihrer Wohnung. Die hatten am Anfang immer getrennte Wohnungen. Ach so. Ja. Das heißt, die Frau hat dich abgelehnt und hat dich überhaupt nicht gemocht. Genau. Sonst hätte sie ja, du warst ja noch relativ jung, wenn sie sich bemüht hätte, hätte sie ein gutes Verhältnis zu dir aufbauen können. Ja, ich wäre auch gerne da bereit zu gewesen, auch jetzt in letzter Zeit. Mhm. Ich habe immer wieder versucht, auf sie zuzugehen, aber sie hat abgeblockt. Lass uns nochmal jetzt zurückgehen in die letzten Monate, als dein Vater dann so schwer krank war und du hast ihn besucht und hast es auch gesehen. Hat er mit dir darüber gesprochen, wie ernst es ist? Nicht genau. Wie gesagt, ich denke mal, er wollte mich schützen, weil ich eh schon so mit der Psyche zu tun habe. Das heißt, der Tod am 26.01. kam dann doch in gewisser Weise überraschend. Ja, und zwar Weihnachten, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da war ich bei ihm im Krankenhaus. Da war auch meine Stiefmutter bei ihm. Die hatten irgendwie zusammen dann ein Zimmer genommen. Mhm. Bei Feiertage und dann haben die gesagt, Chemo fängt nach Weihnachten auf jeden Fall an. Mhm. Ich so, ja, ist doch schon mal gut und ich hoffe, der Papa macht Fortschritte. Ja, und dann kurz nach Weihnachten sagte er mir, er kommt nach Hause. Ja. Da habe ich nur bei mir gedacht, weil ich mich auch sehr erkundigt habe, auch im Internet, dass Chemo im Krankenhaus anfängt. Mhm. Aber ich konnte mit keinem von denen reden, weil die immer wieder abgeblockt haben. Das heißt im Klartext, bis zum Schluss hat dein Vater nicht klar mit dir geredet? Nein. Nicht offen mit dir geredet? Nein, und zwar eine Woche vorher, das war der Dienstag, war ich dann bei ihm, beziehungsweise dienstags habe ich mit ihr telefoniert, so war das. Und dann hat sie mir gesagt, es wird nicht mehr besser. Mhm. Das war aber schon abends und da ich kein Auto habe, konnte ich nicht zu ihm fahren. Ja. Dann bin ich direkt am nächsten Tag morgens dahin. Ich so, ich möchte Klarheit, warum, wieso, weshalb. Mhm. Und dann wurde ich von meiner Stiefmutter, die Mutter von ihr, wurde ich nur angemeckert, ja, du warst ja für den Papa nie da. Mhm. Also das war ja auch noch schlimm, wenn die Situation an sich war ja schon schlimm genug, und dann auch noch so einen Vorwurf zu hören. Genau, die haben mir in letzter Zeit nur noch Vorwürfe gemacht. Ich wäre nicht für ihn da gewesen und ich hätte das doch sehen müssen. Hm. Ist dein Vater dann zu Hause gestorben? Ja. Du warst nicht dabei? Nein, leider nicht. Ich habe es versucht. Wie gesagt, ich war eine Woche vorher da, einmal den Mittwoch und den Freitag. Mhm. Mittwochs war ich mit meinem Ex-Lebenspartner da. Freitag warst du da und an welchem Tag darauf ist er gestorben? An dem Donnerstag. Also eine knappe Woche später dann. Genau, ich habe auch immer wieder angerufen, ich so, ich möchte vorbeikommen, ich möchte beim Papa sein. Und jedes Mal wurde ich angemeckert, nein, du darfst nicht. Hast du dich von deinem Vater verabschieden können da bei dem letzten Besuch? Ja, meine Cousine war auch dabei. Da war er noch bei klarem Bewusstsein? Nicht mehr ganz. Er hat es nur vor sich hingenuddelt, es ist alles geklärt, Erbe und hin und her. Und, und ich musste da einfach nur noch raus. Das heißt, das ist ja schon dramatisch genug, wenn man einen so nahen Angehörigen, den Vater, verliert und dann auch noch in so eine vergiftete Atmosphäre hineingerät oder sogar noch Vorwürfe bekommt, wo man eigentlich zusammenhalten müsste als Familie und Verwandtschaft, ist das ja super traurig. Ja, das Heftigste kommt ja erst noch, die Beerdigung war am 31. Ja. 1. Und ich habe Glück gehabt, ich habe nicht lange geglaubt, dass sie mir Bescheid sagen. Die haben mir aber zum Glück Bescheid gesagt. Dann bin ich mit meiner Mutter, Oma, halt mit meiner Cousine und ihrem Partner da hingegangen. Mhm. Ich wurde absolut nicht beachtet. Mhm. Und dann hat, wie es halt auf so einer Beerdigung ist, mit dieser Trauerrede. Mhm. Und die dauerte und dauerte und ich habe mich nur gefragt, warum komme ich nicht da drin vor? Warum erwähnt mich keiner? Mhm, wo du seine Tochter warst. Ja. Kein Wort, dass ich seine Tochter bin. Mhm. Das hat mich wütend gemacht. Natürlich. Verständlicherweise. Normalerweise gibt es ja nach einer Beerdigung immer diesen sogenannten Leichenschmaus, wo man einen Kaffee trinkt mit den Trauergästen. War das da auch so? Nein, und zwar waren sehr viele bei der Beerdigung. Ich weiß nicht, was die anderen da gemacht haben, also die Frau und die Freunde und alles von meinem Papa. Hm. Ich bin nur mit meiner Mutter, meiner Oma, meiner Cousine und ihrem Partner dann zu meiner Oma gefahren und haben das unter uns gemacht, weil ja, das war auch besser so. Ich wollte mich nicht da rein. Ja, ja, ja. Dann hättest du noch mehr schlechte Stimmung abgekriegt und das wäre nicht gut gewesen. Ich wäre vielleicht noch ausgerastet und das wollte ich nicht. Nadine, das tut mir sehr leid, was da jetzt passiert ist. Einmal natürlich, dass dein Vater gestorben ist und auch die ganzen widrigen Umstände. Das ist schon hart, das zu verarbeiten. Und wenn man dann schon labil grundsätzlich ist, ist das besonders schwierig. Ja, das Schlimmste in der Zeit war noch, weil einen Tag später, am 27.01. mein Verlobter mich verlassen hat. Das auch noch? Ja. So. Deshalb möchte ich, dass wir jetzt im Hintergrund uns viel Zeit für dich nehmen. Und wir werden dich jetzt zurückrufen, Nadine, und mal beraten. Wahrscheinlich bist du schon in psychologischer Betreuung, kann das sein? Ja, ich mache im Moment Traumatherapie. Ja. Aber nicht wegen der Sache. Dennoch gucken wir jetzt mal, was wir noch für dich tun können und auch vor allen Dingen mit viel Zeit. Das haben wir ja leider so in der Sendung nicht unbegrenzt. Ja. Mein Beileid, mein herzliches Beileid möchte ich dir aussprechen. Dankeschön. Und liebe Nadine, leg bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Ja, ich wollte noch danken und du machst eine super tolle Sendung. Danke, Nadine, sehr nett, dass du sagst. Ja, Domian, darf ich noch wenigstens kurz jemand danken, der mir sehr am Herzen liegt? Okay, raus damit. Und zwar ist das der Alessandro aus Köln und ich danke dem für alles, was er für mich tut. Hoffentlich hat er zugehört. Der hört zu. Der hört zu. Ja. Nadine, okay, der nächste bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. 0800 220 50 50. Morgen haben wir Themennacht und morgen heißt unser Thema Gehirn. Ich möchte gerne mit euch morgen sprechen über Gehirnverletzungen, über Gehirnerkrankungen, über Fähigkeiten, vielleicht über besondere Fähigkeiten, die euer Gehirn hat, also die ihr habt. Und ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die ein besonderes Koma-Erlebnis hatten. Vielleicht ein Nahtoderlebnis oder sonst ein anderweitiges Koma-Erlebnis, das besonders ist. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema morgen sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Um 1 beginnt die Sendung. Während der Sendung könnt ihr natürlich auch gerne anrufen. Jetzt bin ich verbunden mit dem Werner und Werner ist 48. Guten Morgen, Werner. Hallo, Domian. Hallo, Werner. Hallo. Um was geht's? Ja, um was geht's? Ich habe vor 4 Wochen das Schiffsunglück überlebt auf der Costa Concordia. Ach. Mit meiner Frau zusammen. Ihr wart Gäste auf dem Schiff? Ja, wir waren Gäste auf dem Schiff und hatten eine, ja, muss ich so sagen, traumhafte Kreuzfahrt gemacht. Wie lange wart ihr unterwegs gewesen vorher? 17 Tage. 17 Tage schon. Mhm. Und wir wären 8 Stunden später von Bord gegangen und nach Hause gefahren. Und dann passiert das vorher? Und dann ist das beim Abendessen nachts kurz vor 22 Uhr passiert. Erzähl mal genau, wie ihr das oder wie du das erlebt hast. Ja, wie gesagt, wir hatten einen super schönen Urlaub gehabt, super nettes Schiff gehabt, nettes Personal. Wir haben das Schiff schon gekannt. Wir waren Jahre vorher schon mal auf diesem Schiff. Mhm. Wussten auf was wir uns einlassen. Mhm. Also einlassen, ja, das ist falsch ausgedrückt. Naja, aber ihr wusstet, was auf euch zukommt. Ja, ganz genau. Nämlich wir wussten, wie unsere Kabine aussieht, genau. Und was da für Annehmlichkeiten sind und also Live-Musik. Alles schön, alles gut. Alles gut, alles gut. So. Wir haben ja schon 15 Kreuzfahrten gemacht in den letzten 10 Jahren. So, jetzt war dieser Abend, 22 Uhr. Was ist, fang mal an, da zu erzählen. Was hast du da in Erinnerung? Ja, ist passiert. Ja, wir sitzen beim Essen und ich habe abends bei dem 7-Gang-Menü jeden Abend 2 Gläser Wein getrunken. Mhm. Und sage zu der Kellnerin, please, I want the last glass wine of the Costa Concordia. Ja. Wortwörtlich. Ja. Ich bekomme mein Glas Wein, es steht am Tisch und es fängt an zu knallen. Es ist ein Riesenknall und das Glas Wein schwappte fast über. Was denkt man da in dem ersten Moment? Man sitzt in so einem schicken Schiff, wo eigentlich nie was passieren kann. Was denkt man da? Nein, ich habe noch nie im Leben mich so sicher gefühlt wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja. Und? Was hast du? Flugzeug oder was denkt man da? Es ist was passiert. Es ist irgendwas, was noch nie passiert ist. Mhm. Ja, man ist auf hoher See, man fährt in der Nacht, man sieht nichts, es ist alles verdunkelt. Tagsüber im Restaurant sieht man natürlich nach draußen, aber abends werden die Vorhänge vorgezogen. Man sieht ja nichts. Okay, wie ging es dann weiter? Ja, was ging weiter? Es gab einen Stromausfall, dann kam eine Durchsage, dass alles in Ordnung wäre und dann gab es einen Riesenknall. Ich kann den nicht beschreiben, es war derart schrecklich, dass ich sofort zusammengezuckt bin und aufgesprungen bin und habe zu meiner Frau gesagt, wir müssen hier raus. Ah, da war dir klar, das ist dramatisch, das ist keine Kleinigkeit. Ah, und meine Frau wollte mich beruhigen und hat gesagt, bleib mal sitzen, wir sind hier auf dem 5-Sterne-Kreuzfahrtschiff, es ist doch schon alles in Ordnung. War da das Licht immer noch aus? Nein, es schwankte, es ging an und aus und es ging wieder an. Wo? Dann kam eine Durchsage auf Englisch, auf Deutsch und Japanisch und ich weiß nicht was und wir sollen uns doch bitte beruhigen, es wäre ein Blackout und wenn der Blackout behoben wäre, dann geht es doch sofort weiter. Wohin seid ihr dann gegangen? Was habt ihr gemacht, ihr beiden? Wir hatten das ganz, ganz große Glück, wir saßen am Ausgang, am 4. Tisch von der Ausgangstür und wir waren die Ersten, die geflüchtet sind. Weil ich hatte absolut Panik gehabt und habe gesagt, weil das Schiff hatte bei diesem großen Knall, dem zweiten Knall, legte sich sofort auf die Seite. Ah, das bemerkte man sofort. Ja, sofort, sofort. So, jetzt seid ihr direkt rausgelaufen. Wohin, ja, wohin läuft man dann in der Panik? Zu seiner Schwimmweste. Und das war mir klar. Du musst an die Schwimmweste. Du musst in die Kabine. Ach so, das heißt, du musst in die Kabine, um dir da die Schwimmweste zu holen. Ja, es gibt in jeder Kabine, hat jede Person, sprich meine Frau und ich, wir hatten... Okay, aber das bedeutet ja, dass man in den Rumpf rein muss, nach unten. Nein. Wir hatten das Glück, wir hatten eine Balkonkabine. Ach so, die feinen Leute. Unten oben. Ah ja, verstehe. Wir haben auf der dritten Etage zu Abend gegessen. Mhm. Und, nein, Entschuldigung, auf der 4. Dritte Etage war ein Restaurant, 4. Etage. Also es sitzen hunderte von Leuten da, hunderte. Es gibt Tische ohne Ende. Okay, ihr habt das dann geschafft, in eure Kabine zu laufen, um die Schwimmweste anzuziehen. Ja, gelaufen, Hürdenlauf. Ja? So, und dann, nun hattet ihr die Schwimmwesten an, was war dann? Nein, wir kamen in die Kabine und es war ja Panik auf dem Schiff, überall. Du musst dir das so vorstellen, das Schiff ist 296 Meter lang. Ja. Du sitzt ganz hinten ist das Restaurant. Mhm. Und unser Unglück war, wir mussten ganz vorne hin. Wir hatten die allererste Kabine unter der Brücke, unter dem Kapitän. Mhm. Und wir konnten quasi, der Kapitän konnte uns zuwinken während der Fahrt. Also wie lange hat es gedauert, bis ihr eure Schwimmwesten dann hattet? Kann ich nicht genau sagen. Aber es ist euch gelungen, die Schwimmwesten anzuziehen. Ja, wir hatten ja schon gepackt, unsere Koffer standen ja vor den Schränken, wir mussten alles wegräumen und dann ging das Licht komplett aus und dann war alles dunkel. Wie ist es euch denn dann gelungen, von dem Schiff runterzukommen? Ja, meine Frau hat Gott sei Dank so reagiert, ich wollte in der Kabine bleiben, weil wir hatten eine Balkonkabine. Ich habe gesagt, Brigitte, es ist ernst, das Schiff kippt immer weiter, zur Not springen wir ins Wasser vom Balkon. Es gibt ja auch Kabinen, die haben gar kein Tageslicht, die sind also in Kabinen. Ja, ja, ich weiß. So, und wir hatten das Glück, wir hatten eine teure Außenkabine mit Balkon. Da habe ich gesagt, wenn es hart auf hart kommt, springen wir. Habt ihr das so gemacht letztendlich? Nein. Verdammt nicht. Aber was habt ihr denn gemacht dann? Meine Frau hatte die Idee gehabt, wir gehen dahin, wo ganz viele Menschen sind, in die Richtung der Rettungsboote. Und ist es euch denn gelungen, in eines der Rettungsboote gleich reinzukommen? Nein, weil die Rettungsboote waren leider nicht, die konnten nicht bedient werden, beziehungsweise Personal war zwar da, aber irgendwas hat nicht funktioniert. Wir haben da lange, lange vorgestanden und uns lief der Angstschweiß und wir haben gebetet und das glaube ich. Die Boote kamen nicht in Gang. Das heißt also, die versuchten alles, die schon mal in Gang zu bringen. Aber wir standen davor mit Hunderten von Menschen und jeder hat natürlich die Angst und die Panik, Wahnsinn. In so ein Boot zu kommen. Aber letztendlich habt ihr es dann geschafft. Ja, nachdem wir dann zu einem nächsten Boot gegangen sind, haben uns dort angestellt und eine Stunde gewartet haben, weil ich verstehe Englisch, spreche Englisch und habe dann verstanden, dass der immer gesagt hat, es sind ja Gitter vor den Booten. Du kommst nicht in das Boot. Wenn das Boot sinkt und dann gibt das nicht frei, der Kapitän, du kommst nicht in das Boot rein. Nach einer gewissen... Und dann kam nach knappen Stunde das Signal und das hörten wir und wir kennen das ja auch noch so viel Kreuzfahrten und nach diesen Übungen, da wurde erst das Signal gegeben, alle Mann von Bord in die Boote. Verstehe. Das war dann euer großes Glück, dass ihr in dieses Boot kamt. Bitte? Ich sag, das war dann euer großes Glück, dass ihr in dieses Boot hineinkamt. Ja, natürlich, dass wir noch einen Platz in dem Boot erwischt haben. Ja. Ich würde gerne jetzt, das ist natürlich ein wirklich großes Glück, habt ihr Leute gekannt, die ums Leben gekommen sind? Ja, im Nachhinein ja, die ich flüchtig gekannt habe, ja. Zum Sehen. Spreche Musiker. Ach so. Also keine Passagiere, sondern Personal. Also von denen wir wissen, die sind ums Leben gekommen, die werden noch vermisst. Nun ist ja sehr, sehr viel überall in den Medien darüber berichtet worden und spekuliert worden, wer nun die Schuld warum trägt. Was ist deine Auffassung? Domian, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wohne in Bonn. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich wieder ein bisschen klar im Kopf wurde, ich bin nach Köln gefahren. Und habe 3 Kerzen aufgestellt. Ja, klar. Eine für meine Frau, eine für mich und eine natürlich für alle Passagiere, ob sie leben oder nicht leben. Und dazu gehört für mich auch der Kapitän, obwohl ich den verfluche. Das heißt, für dich ist ganz klar, der hat Schuld, der hat Mist gebaut. Ich denke mal, derjenige, der an das Kommando an dem Abend hatte oder den Kurs eingegeben hat, dann ist er wie im Flugzeug, so ein Joystick und dann gibst du den Kurs ein und dann wird er gefahren und dann machst du einen Autopilot raus und dann kannst du links oder rechts fahren. Einer hat es, nur dieser Kapitän ist natürlich derjenige, der das Kommando über 4200 Leute hat und über Leben und Tod regiert, sage ich. Ja, wenn das auf einer See passiert wäre das ganz anders ausgegangen. Nur hat man ja viel gelesen, dass dieser Mann ein erfahrener Kapitän ist. Wie erklärst du dir, dass ihm das passiert ist? Oh, da kann man sehr, sehr viel spekulieren. Sehr viel spekulieren. Also, was ist deine Meinung? Ja, ich habe das so ein bisschen verglichen wie mit dem Formel-1-Fahrer. Du musst schneller fahren, du musst näher an die Kurve fahren und du holst dann noch ein Zehntel raus. Und so ähnlich ist das vielleicht, was man in den Medien jetzt gehört hat, was wir auch nicht wussten, dieses Grüßen der Insel. So, das heißt also eventuell, unser Kapitän wollte noch 50 Meter näher fahren. Der nächste Kapitän wäre vielleicht noch... Ja, ja, ja. Irgendwann wäre das Unglück dann halt passiert, wenn es so wirklich war. Hast du ihn mal kennengelernt, diesen Kapitän? Ja. Und was hast du für einen Eindruck von ihm gehabt? Wir hatten Hochzeitstag gefeiert auf dem Schiff. Wir hatten Silvester schon gefeiert. Wir haben einen persönlichen Brief vom Kapitän bekommen. Mhm. Wir haben ihn beim persönlichen Cocktailempfang kennengelernt. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe mir den Mund schon fusselig geredet. Also ich kann dir nur sagen, was mein persönlicher Eindruck war. Ja. Wir uns über ihn unterhalten haben. Ja. Playboy Gigolo. Und das Playboy Gigolo. Ich immer wieder gern. Playboy Gigolo. Er war ein stattlicher Kerl, sah sehr gut aus in seinem weißen Anzug. Mhm. Aber er kam, wir kennen ja schon so viele Kapitäne von all den Kreuzfahrten und haben so viele persönliche Kapitäne kennengelernt, wo wir gesagt haben, der kommt unheimlich lieb, sympathisch rüber. Mhm. Und er und die Mannschaft war so ein bisschen, ja, die Götter in Weiß. Hältst du es denn für möglich? Es wird ja immer spekuliert, dass da irgendwie eine, so eine dubiose Frau als blinder Passagier dabei war. Dass da eine Frau mit im Spiel ist, vor der er sich vielleicht posen wollte und dass er angeben wollte, hier, guck mal, so nah fahre ich an die Insel ran. Ich sag mal so, wir sind ja alle über 18 um die Uhrzeit. Und ich habe da so einige Sachen losgelassen in letzter Zeit. Ja, das glaube ich schon. Natürlich. Das ist wie im richtigen Leben auch. Das ist ja alles ungeheuer tragisch. Weil das Schlimme ist ja, wenn ich höre, blinde Passagiere an Bord, das heißt Tage später liest man sowas auf den verschiedenen Sendern im Laufband. Mhm. Man kann es nicht glauben. Mhm. Sicherheitsvorkehrungen sind so streng, dass du auf so ein Schiff kommst. Das kannst du dir nicht vorstellen. Du wirst gescheckt, gescheckt. Mhm. Und dann hört man und liest, da irgendwie, da kommen blinde Passagiere an Bord und nicht nur einer, sondern zwei, sondern ja, gut, das wie viel. Und da, wenn, dann war das natürlich, ja, hat er das lanciert, wenn das so war. Ja, und das Schlimme an der ganzen Sache ist, Domian, auch, und da möchte ich, bevor ich das, weil ich lebe jetzt nur noch, ich bin nervlich ziemlich fertig, meine Frau auch, und das ganz Schlimme an der ganzen Sache ist auch, wir kommen nicht zur Ruhe mit diesem Unglück, haben auch Betreuung, psychologische, ich weiß aber nicht, was sie bis uns hergebracht hat. Ich glaube, wir brauchen eine ganz andere Betreuung. Werden wir dich gerne gleich beraten. Nein, das machen wir. Das Schlimme an der Sache ist, wir kommen von diesem Schiff und sind traumatisiert und wir waren, standen hier vom Kollaps und jetzt erkrankt meine Frau an Krebs. Ach, bösartigen Krebs. Ach, das heißt, das habt ihr erfahren, nachdem ihr zurückgekommen seid? Sie hat sich so erkältet, sie hat sich eine Bronchitis geholt. Ach du Jürgen. Ich sag jetzt mal auf dem Schiff, Klimaanlage, dann die ganze Nacht auf dem, also nicht die ganze Nacht auf dem Heizungsboot. Sie hat eh mit der Luft ein bisschen zu kämpfen und. Das heißt, da ist euch euer Leben geschenkt worden und jetzt ist das Leben bedroht durch eine schwere Erkrankung. Sie hat sich natürlich auf der Insel die ganze Nacht in der Kälte und. Wir kommen zurück und die sagt, mir geht es so schlecht, ich muss zum Arzt und dann... Ist untersucht worden, ist es rausgekommen. Ist untersucht worden vom Hausarzt und er hat gesagt, nicht, dass das noch schlimmer wird, eine Lungenentzündung und wir lassen sie mal durchchecken und jetzt wird erkannt. Mein Gott. Und sie ist jetzt an Krebs erkrankt und das ist... Lieber Werner, das tut mir natürlich sehr leid. Ich war so froh am Anfang, als du sagtest, ihr habt es geschafft und wollt wir euch dazu... Wir haben auch gedacht, das dauert noch ein paar Wochen und verstehe. Irgendwie drüber hinaus, nur wir fallen von einem Loch in das nächste Loch und... Werner, jetzt ist meine Sendung rum. Ja. Wir werden uns aber gleich bei dir nochmal melden. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann melden wir uns gleich nochmal. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen dir und deiner Frau. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Henrik Hage und morgen sind wir mit einem Thema hier und das Thema heißt Gehirn. Möchte gerne mit euch über das Gehirn reden, über Krankheiten, Fähigkeiten, alles was mit dem Gehirn zusammenhängt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer und gerne auch während der Sendung 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.